بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله des Allerbarmers, Barmherzigen, Allahs Segen, Heil, Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Du wirst niemanden finden können, der ihn in die Irre leitet. Und wer von Allah irre geleitet wird, ist irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir alles den Rechtgeleiteten gehören, als Rechtgeleitete sterben, andere Menschen recht leiten, und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass unsere Sünden vergibt, unseren Iman stärkt, unseren Charakter verbessert, unseren Geiz von uns nimmt und alle anderen schlechten Eigenschaften, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Aufrichtigkeit geben. Wir möchten heute, liebe Geschwister, weitermachen mit ein paar Fragen und Antworten des ehrenwerten Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich seiner erbarmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm die höchsten Stufen des Paradieses schenken und uns ebenfalls. Und die Frage lautet: Was ist die Bedeutung von Ibadah? Der Begriff Ibadah ist derjenige, der im Deutschen in der Regel wiedergegeben wird mit Gottesdienst. Und die Gelehrten unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten dieses Begriffes. Das heißt, sie nennen die eine Definition eine allgemeine Definition und die andere eine spezielle Definition. Die allgemeine Definition bedeutet, sich vor Allah subhanahu wa ta'ala aus Liebe zu ihm und um ihn zu verherrlichen, zu erniedrigen. Also, das waren die beiden Säulen der Ibadah, die wir auch beim letzten Mal besprochen haben. Einmal die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und als zweites Allah azza wa jalla zu verherrlichen und sich dabei zu erniedrigen. Indem man das tut, was er befohlen hat und dem aus dem Weg geht, was er verboten hat, auf diejenige Art und Weise, wie Allah azza wa jalla es uns gesetzlich vorgeschrieben hat. Das ist die sogenannte allgemeine Definition von Ibadah. Die spezifische Definition, das heißt die spezielle Definition, was ist der Unterschied zwischen allgemeiner Definition und spezieller Definition? Die allgemeine Definition ist diejenige, sozusagen, wodurch du jede einzelne Ibadah da reinpacken kannst. Aber wir wollen jetzt wissen, was sind denn konkret diese Ibadat? Und dazu sagt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, der Gottesdienst ist ein Begriff für alles, was Allah an Aussagen, offensichtlichen und verborgenen Taten liebt und mit dem er zufrieden ist. Gottesdienst, Ibadah, ist ein Begriff für alles, was Allah an Aussagen, offensichtlichen und verborgenen Taten liebt. Was sind Aussagen? Jeder weiß, was Aussagen sind. Was sind offensichtliche und verborgene Taten? Die offensichtlichen Taten, sagt er, sind zum Beispiel das Gebet, die Zakat, das Fasten und ähnliches, das heißt Dinge, die man an den Menschen sehen kann. Die verborgenen Taten sind diejenigen Taten, die das Herz begeht. Und ihr wisst, das Herz, liebe Geschwister, bleibt lebendig dadurch, dass man Gottesdienste mit dem Herzen verrichtet. Was sind Gottesdienste des Herzens? Das sind genau diejenigen Gottesdienste, die wir in der Regel vernachlässigen und um die wir uns in der Regel weniger kümmern, als die Gottesdienste, die man sehen kann. Und das merkt man sehr schnell daran, wenn eine Person also religiös wird, dann das Erste, was sie macht, was ist es? Sie lernt zum Beispiel den Wudu zu machen und dann lernt sie, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und er lernt alles peinlichst genau, was ja auch nicht das Problem ist. Er kann ja alles peinlichst genau lernen. Nur die Frage ist das alles, was er lernt, wirklich entscheidend für ihn? Oder gibt es im Salah, genauso wie bei anderen Ibadat auch, Dinge, die er dringend wissen muss und Dinge, die für ihn nicht so relevant sind? Und natürlich ist die zweite die richtige Antwort. Das heißt, manche Leute, wenn sie dann religiös werden, dann sie beschäftigen sich mit dem Gebet, sodass sie jede Kleinigkeit ist jetzt natürlich nicht abwertend gemeint, sondern Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was relevant ist und entscheidend ist für die Belohnung des Gebetes, wie zum Beispiel die Demut, die geistliche Anwesenheit, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, mancher So mancher verrichtet ein Salah und wenn er fertig ist, bekommt er nur die Hälfte des Gebetes gut geschrieben oder nur ein Drittel oder ein Viertel oder ein Fünftel oder ein Sechstel oder ein Siebtel oder ein Achtel oder ein Neuntel oder ein Zehntel. Und das war das Letzte, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat. Und hier sehen wir, dass was man darunter versteht aus dem Hadith, ist, dass alles, was du im Salah machst, dadurch kannst du maximal ein Zehntel der Belohnung rauskriegen. Mehr kannst du nicht kriegen. Das, was wir uns meistens damit konzentrieren. Und die neun Zehntel sind reserviert für was? Für die geistige Anwesenheit. Und wir wissen, dass das das Schwierigste ist. Warum? Weil die geistige Anwesenheit ist eine Sache, die man immer wieder beobachten muss. Ich muss immer mich wieder konzentrieren. Die anderen Bewegungen, ihr wisst, manchmal man verrichtet ein Gebet, man vergisst, welche Raka'a war man überhaupt. Man verrichtet ein Gebet, man hat vergessen, was hat man eigentlich in der ersten Raka'a gelesen. Warum? Weil das natürlich alles zu einem Automatismus geworden ist und deswegen braucht man den Kopf dafür nicht mehr, weil es automatisch geworden ist. Aber die Anwesenheit, die geistige, das ist das Schwierige an der Sache. Weiterhin ebenfalls, es gibt noch weitere Gottesdienste, die mit dem Herzen verrichtet werden. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil das ist das, was das Herz am Leben lässt. Okay? Und das ist zum Beispiel, sagt er hier, die Angst, die Furcht, das Vertrauen und anderes. Er sagte, rahimahullah ta'ala, das ist das Zitat von Sheikh Islam, rahimahullah ta'ala, ist hier mit fertig, er sagte, es kann sein, dass der Fragende mit Gottesdienst das meint, was manche Gelehrte meinen, dass es sich entweder um einen universellen Gottesdienst oder einen vorgeschriebenen Gottesdienst handelt. Das heißt, die Tatsache, dass du Allah Azza wa Jal dienst, es gibt zwei Arten. Die eine ist freiwillig und das andere ist zwangsläufig. Und logischerweise wirst du nur belohnt für die freiwilligen Gottesdienste. Das heißt, gemeint ist die Gottesdienste, die du aus freien Stücken machst. Auch wenn Allah sie dir auferlegt hat, aber du entscheidest selbst, ob du sie machen willst oder nicht machen willst. Insofern sind sie dir nicht auferzwungen. Und das sind diejenigen, die man nennt, das ist die Art der Ibadah, die man nennt Ibadah Shar'iyah. Okay? Und das ist der Bereich, ob man zur Rechenschaft gezogen wird oder nicht. Ich meine, bei dem man zur Rechenschaft gezogen wird. Der andere Bereich ist die Ibadah Kauniyah. Das ist sozusagen, kann man besetzen als die universelle Art der Ibadah. Das ist die Art der Ibadah, die oder der jeder Mensch zwangsläufig unterworfen ist. Jetzt könnte jemand sich fragen, was nutzt uns diese Fallunterscheidung, was nutzt uns diese Artenunterscheidung von zwei Ibadah? Ganz einfach, damit du den Koran Karim verstehst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran Karim, dass jeder Mensch oder besser sogar jedes Geschöpf آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا. Jeder wird zu Allah am Tag der Auferstehung als Abd kommen. Als Abd ist ein Diener. Ibadah, Abd, ja, ist alles gleich. Also gleiche Wortwurzel. Und hier verstehst du darunter, okay, das ist der allgemeine Begriff, Abd für jeden Menschen, für jeden Engel und für jeden Djinn und für alle. Das heißt, dafür werden sie nicht belohnt werden, dass sie Abd waren. Aber es gibt eine andere Art von Abd im Koran al-Karim, wie Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. Wenn ihr im Zweifel darüber seid, über das, was auf unseren Diener herabgesandt worden ist, auf unseren Abd. Wer ist damit gemeint? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt, wenn hier mit dieser allgemeine Begriff von Abd gemeint wäre, den wir uns alle Menschen, Geschöpfe sogar teilen, dann wäre das hier kein Lob für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist hiermit die spezielle Form der Ibadah gemeint. Ebenso, du liest in Surat al-Isra, Allah sagte, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Das heißt, gepriesen sei derjenige, subhanahu wa ta'ala, gepriesen sei derjenige, der mit seinem Sklaven, der mit seinem Diener, der mit seinem Abd bei Nacht von der heiligen Moschee zur weit entfernten Moschee gereist ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie befreien aus aus den Händen derjenigen, die sie besetzt haben. Al-Masjid al-Aqsa, das ist die weit entfernteste Aqsa-Moschee in Al-Quds in Jerusalem. Insofern, das sind, wie gesagt, das ist der Vorteil daraus, dass wir diese Fall unterscheiden. Ebenso sagt der Gelehrte ein weiteres Beispiel. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ und gedenke unserer Diener. Das heißt, unserer Diener, die sich unserem Befehl, den wir ihnen auferlegt haben, ergeben hat. Im Gegensatz zu den anderen, die zwar unsere Diener sind, weil wir sie erschaffen haben, aber sie sind unsere Diener, weil sie nicht nur von uns erschaffen worden sind, sondern weil sie sich aus freien Stücken uns ergeben haben. Subhanahu wa ta'ala. Die nächste Frage, die dem Gelehrten rahimahullah ta'ala gestellt worden ist, ist, darf der Mensch sich den Tod wünschen? Dieser Gedanke ist vielleicht für manche von uns schwierig nachzuvollziehen, weil wir als Muslime, alhamdulillah, unser Glaube schützt uns vor solchen Gedankengängen. Unser Glaube schützt uns davor, wenn es uns schlecht geht, uns zu wünschen, dass einfach alles vorbei wäre, weil wir wissen, dass was nach dem Leben kommt, nicht unbedingt einfacher sein wird, als das, was in diesem Leben gewesen ist. Und deswegen ist der Gedankengang der Gedanken eines Kafirs in der Regel. Aber es schließt nicht aus, dass auch manche Muslime solche Gedankengänge haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat allerdings diese Sache strengstens verboten und er sagte, لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه. Das heißt, es soll sich ja niemand den Tod wünschen aufgrund eines Übels, das ihn getroffen hat. Und die Begründung habe ich gerade eben bereits gesagt. Und vielmehr soll der Mensch geduldig sein und sich bei Allah subhanahu wa ta'ala erhoffen, dass das, was ihn getroffen hat, für ihn besser gewesen ist. Und das ist, wer das schafft, der wird nicht nur zufrieden sein in diesem Leben, sondern der wird auch bei Allah subhanahu wa ta'ala für belohnt werden, dafür, dass er bei Allah gut denkt. Weil stell dir mal vor, yani, natürlich, wir vergleichen immer mit den Menschen, bringen ein Beispiel von den Menschen, damit wir das noch besser verstehen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn der Vergleich hinkt, wie man sagt, aber das nennt man, dass diese Qiyas nennt man Qiyas Aula. Das heißt, wenn das beim Menschen gilt, dann manchmal bei Allah erst recht. Also zum Beispiel, wenn der Mensch verzeihen kann, wenn jemand ihm etwas angetan hat, dann Allah erst recht, weil er ist der Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Insofern, manchmal gehen diese Art Vergleiche, um diese Sache näher zu bringen. Zum Beispiel, wenn du jemandem etwas antust, etwas Schlechtes jemandem antust, und jedes Mal gibt er dir eine schöne Reaktion zurück, und nicht etwas Schlechtes, und er gibt dir noch etwas Besseres zurück, unerwartet, dadurch wird er dein Herz gewinnen. Und er wird dein Herz dadurch weich bekommen. Und du wirst nicht imstande sein, das weiterzumachen. Deswegen auch der Befehl im Koran, dass wenn man einem etwas Schlechtes getan wird, dass man versucht, das mit einer Hasana, das heißt mit einer guten Tat zu entgegnen. Und dann ist plötzlich derjenige, der zwischen dem und dir vorher eine Feindschaft bestand, ein warmherziger Freund. Ja? Warum? Weil dadurch gewinnt man die andere Person. So, was ich sagen will ist, selbst wenn, und Hasha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ist akram, edler als das, selbst wenn Allah, also gegenüber den Gläubigen, selbst wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit dir etwas wollte, was für dich nicht gut ist, stell dir mal vor, du entgegnest das mit Gutem, wie wird Allah dich dann behandeln, subhanahu wa ta'ala? Und Allah subhanahu wa ta'ala will für dich nichts Schlechtes. Allah sagt im Koran, Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah sagt, er spricht über seinen eigenen Willen, er sagt, Allah will eure Reue annehmen. Er wartet nur darauf, subhanahu wa ta'ala, dass wir ihm uns zuwenden und er nimmt sie an. Und einer der eindrucksvollsten Beweise aus dem Koran al-Karim, die ich immer gerne wieder erwähne, ist, dass als Musa alayhi salatu wassalam einen Menschen getötet hat. Er hat einen Menschen, natürlich es war keine Absicht, aber es war ein Vergehen. Und als er diesen Menschen getötet hat, sagt er, O mein Herr, verzeih mir, inni zanamtu nafsi, ich habe mir selbst Unrecht getan, ich habe mir selbst Unrecht getan, so verzeih mir, daraufhin hat er ihn verziehen. Und dieses daraufhin hat er ihn verziehen, liebe Geschwister, das heißt, sofort danach hat er ihn verziehen, subhanahu wa ta'ala. Ja? Und deswegen, so der gläubige Mensch, wenn er ihm etwas passiert und er redet sich ein, weil manche von uns natürlich, wir sind keine Engel, okay? Manchmal passiert dir etwas und du hast vielleicht diesen Gedankengang. Oder du hast den Gedankengang nicht, aber der Shaitan versucht in dir aufzudrängen. Und das merkst du daran, wenn man dich fragen würde, glaubst du an das, was du gerade im Herzen denkst? Du würdest sagen, nein, auf gar keinen Fall. Dann weißt du, das kommt nicht von dir, es kommt von außen. Und jetzt hier, wenn du jetzt so etwas hast und du redest dir dann ein, nein, Allah subhanahu wa ta'ala will bestimmt für mich Gutes. Und vielleicht, leider, wir vergessen sehr viel, denkst du ein bisschen an deine Vergangenheit und wie oft dir etwas Schlechtes passiert ist. Und ich erinnere mich gerade an eine Sache, subhanallah. Ich weiß nicht, ob ihr vor kurzem mitgekriegt habt in den Nachrichten, da ist in Marokko ein Bus eine Schlucht runtergefallen. Habt ihr das mitgekriegt? Mein keiner von euch? Also vor ganz wenigen, vor ein, zwei Wochen. Da ist ein Bus gefahren und ein Berg runtergefallen. Mit ungefähr 60 Leuten, mich nicht mehr, war ungefähr. Natürlich ein Stock. Dann treffe ich einen marokkanischen Bruder in uns in der Moschee und rede mit ihm so kurz. Und sagt er zu mir, weißt du, was dieser Bus ist? Sagt dieser Bus, den fahre ich immer, wenn ich in Marokko bin, fahre ich immer diese Strecke, genau mit dieser Linie und mit diesem Bus fahre ich die Strecke. Sag ich, ja, khair, inshallah, sagt er, das reicht ja schon als Eindruck, ja, dass man weiß, dass man die Strecke, aber sagt er, und mein Verwandter an diesem Tag, er wollte mit diesem Bus fahren. Er hat ihn aber verpasst. Und als er ihn verpasst hat, ist er mit einem PKW gefahren und wollte ihn versuchen einzuholen. Er hat es aber nicht mehr geschafft. Ich sage, jemand hat mit einem PKW gefahren und den Bus hinterher, damit er den Bus noch kriegt. Aber er hat den Bus nicht mehr erreicht. Also auch das hat er nicht geklappt. Er hat es verpasst und nochmal verpasst. Ja, hier siehst du, das ist, und dass wir uns nur bewusst machen, liebe Geschwister, das ist ein Beispiel, wo dir klar wird, wo Allah dir zeigt, dass er für dich Gutes wollte. Aber was ist mit den Situationen, die wir nicht kennen? Jede Autofahrt, die du machst, jede Fahrt, die du machst, wo du dich verfährst, heute waren wir auch im Auto, dein Bruder hat die Ausfahrt verpasst. Hey, subhanallah. Du weißt nicht, was dort gewesen wäre. Ja. Und deswegen immer, alhamdulillah, wie der Prophet sagt, ajaban li amri al-mu'min, die Angelegenheit des Gläubigen ist verwundernswert oder seltsam, besser verwundernswert vielleicht. Wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar, dann ist es gut für ihn. Wenn etwas Schlechtes trifft, dann ist er geduldig, dann ist es ebenfalls gut für ihn. Ja. Das heißt, die Kunst ist es, dass man jede Situation für sich ausnutzt. Und ihr alle kennt den Hadith von Salama, also ein bisschen Prophet Sassam ging und ihm erzählt hat, dass wo Abu Salama gestorben ist, ja, radiallahu anhu, und dann hat der Prophet Sassam ihr einen Dua beigebracht. Sag inna lillah wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khayran minha. Das heißt, sinngemäß übersetzt, eine Ayah aus dem Koran, wir gehören Allah und wir werden auch wieder zu ihm zurückkehren. Da soll man sagen, wenn einem etwas ein Übel getroffen hat. Und dann soll man so sprechen, oh Allah, belohne mich für dieses Übel, was mich getroffen hat und gib mir einen besseren Ersatz dafür. Und dann sagte sie, sagte diese Antwort, wer ist besser als Abu Salama? Wer ist besser als Abu Salama? Ein Sahabi, der für Allah gelebt hat. Auf jeden Fall, sie hat den Dua gesprochen und Allah hat ihr jemanden gegeben, der besser ist als Abu Salama. Sallallahu alaihi wasallam. Für die, die nicht wissen, dass Umm Salama unsere Mutter ist, braucht man nicht ausdrücklich sagen. So. Wie dem auch sei, gehen wir zur nächsten Frage über, damit wir heute noch ein bisschen mehr profitieren. Was ist das Urteil darüber, in sein Bittgebet Insha'Allah einzufügen? Was ist das Urteil darüber, in sein Bittgebet Dua, so Gott will, einzufügen? Insha'Allah. Natürlich müssen wir wissen, dass das Wort Insha'Allah wird heutzutage von den Leuten auf verschiedene Arten und Weisen verwendet, aus verschiedenen Gründen. Inshallah im Sinne von hoffentlich. Ja. Inshallah im Sinne von, ich weiß es nicht, Allah weiß es. Inshallah im Sinne von, Auf gar keinen Fall, ich habe keine Lust, aber ich will es nicht direkt sagen. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie das verwendet wird. Aber hier, und genauso wie auch Wallah, schwören, also man sagt bei Allah, Wallahi, heißt bei Allah heißt es, das heißt ich schwöre bei Allah. Auch dieser Begriff, der wird, vielleicht habt ihr es gemerkt, dass die Araber das öfter sagen. Wallah. Ja. Und sie meinen das aber nicht. Und das nennt man Laghwul Yamin, das heißt, das ist Geschwätz, sagt man auch durch. Ja. Sinnlos Geschwätz. Das heißt, man meint nicht, was man sagt. Okay? Und das ist, da wird man nicht dafür Rechnung gezogen. Und da meinen wir auch nicht. Ja. Was wir hier meinen ist, dass man inshallah tatsächlich sagt und das auch meint, während man ein Dua spricht. Der Gelehrte sagt, dass wenn man Dua spricht, soll man zu Allah niemals sagen, inshallah. Im Sinne von, dass man die Sache von ihm abhängig macht, subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil du sollst, wenn du ein Dua sprichst, entschlossen sein in deinem Bittgebet. Das heißt, du sollst wissen, was du willst. Warum? Weil du fragst jetzt jemanden, der dazu imstande ist, dieses Bittgebet zu erhören. Und wenn du nicht weißt, dann sag, oh Allah, gib mir das, was für mich am besten ist. Aber du sollst nicht sagen, oh Allah, zum Beispiel, verzeih mir, wenn du willst. Warum? Weil wenn man sagt, wenn du willst, ist eine Art, wann sagt man das normalerweise? Man sagt das normalerweise, wenn man Zweifel hat, ob die Person, die man anspricht, die Sache machen kann oder nicht machen kann. Zum Beispiel, du gehst zu einem Millionär und du sagst zu ihm, ich hätte gerne 1000 Euro, wenn du willst, kannst du mir 1000 Euro geben, wenn du willst, kannst du mir auch 2000 Euro geben, wenn du willst, kannst du mir auch weniger geben, wie du möchtest. So, wie du möchtest, ja. Aber, warum? Weil du weißt, dass er ist geizig, dass Allah ist großzügig. Weil du weißt, sein Geld ist begrenzt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt, wie er will. Und so weiter und so fort. Ja, das ist diese Sache. Und natürlich die Sache mit dem Bittgebet, wir alle sollten das ein bisschen intensivieren, da wir teilweise, manche Geschwister sagen mehr zu anderen Leuten, ach, mach für mich Dua, ad'ili, ach, und ad'ili ist sowieso arabisch total kaputt. Ja. Das heißt, muss ich sagen, ud'uli, wenn überhaupt. Ja. Und sie sagen das so oft, sie vergessen wahrscheinlich für sich selbst Dua zu machen, leider. Wenn sie so oft Dua für sich selbst machen, yani subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir mitgeteilt, wie du Dua machen sollst. Und er hat dir eine Religion überbracht, wo du keinen Vermittler hast zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Du brauchst also nicht zum Imam gehen oder zum Priester gehen. Du kannst direkt Dua machen. Und er hat dir auch mitgeteilt, zu welcher Zeit der Dua am besten zu hören ist. Die Frage ist, wie wichtig ist dir das? Wie wichtig ist dir das? Weil wenn du sagst, ach, ich mach Dua für mich und meine Kinder, wenn du wirklich davon überzeugt bist, Allah das erhören kann und dich auch hört, warum machst du es nicht selbst? Warum stehst du da nicht im letzten Teil der Nacht auf und machst den Dua? Du stehst sowieso im Fajr auf. Du kannst eine halbe Stunde vorstellen, Dua sprechen. Was ist das Problem? Wenn es dir wichtig ist. Aber vielleicht ist es manchen Leuten doch nicht so wichtig, wie sie es sagen. Sie sagen es. Aber Allahu a'lam, was in den Herzen drin steckt. Aber yani, man ist als Muslim entschuldigt, wenn man eine Person beurteilt, gemäß seiner Handlung. Wenn ich einen Menschen beurteile, gemäß dem, wie er handelt und redet und tut, bin ich entschuldigt. Weil ich weiß nicht, was in seinem Herzen ist. Wenn er betet und fastet und Zakat gibt und weiß nicht was, Koran liest, ist für mich ein Muslim, oder? Dann wenn er gar nichts davon macht, er betet nicht, er fastet nicht, kommt nicht in Moschee, dann für mich ist kein Muslim. Also, wie soll ich ihn beurteilen? Und als was? Ich kann ihn nur beurteilen, gemäß den Handlungen, seinen Aussagen, die er mir zeigt. Mehr kann ich nicht. Deswegen kann es sein, er betrügt mich und er ist ein Heuchler. Kann sein. Aber Alhamdulillah, lieber ich werde betrogen, als dass ich über einen Menschen etwas sage, was nicht der Wahrheit entspricht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch soll sagen, O Allah, vergib mir, wenn du willst. O Allah, erbarme dich meiner, wenn du willst. Man soll entschlossen sein und den Wunsch bekräftigen, denn Allah ta'ala wird von niemandem zu etwas gezwungen, subhanahu wa ta'ala. Und dann geht er noch ein auf ein paar Belieferungen, wo es heißt, dass man, wo es heißt, insha'Allah, aber warum da insha'Allah gesagt wird, hat manchmal andere Ursachen, deswegen kann man sich das inshallah an entsprechender Stelle durchlesen. Wir gehen zur 33. Frage. Was ist die Bedeutung der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Bei Allahs Gesicht soll man nun das Paradies bitten. Bi wajhillah auf Arabisch. Erst einmal, in Bezug auf diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die allerdings von manchen, also die umstritten ist, dieser Hadith ist umstritten. Das heißt, nicht alle Gelehrte sind einverstanden, damit es authentisch ist. Aber der Gelehrte beantwortet die Frage trotzdem, falls er authentisch sein sollte, wie du ihn zu verstehen hast. Denn du darfst ja diesen Ausdruck verwenden. Die Frage ist nur, wie sollst du ihn in idealster Weise verwenden. Erst einmal als Vorwort, mit diesem Hadith verhält es sich wie mit allen anderen Hadithen, die eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala beinhalten. Und das ist auch ausführlich im Buch dargelegt, dass wir an alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, oder Allah azza wa jalla selbst, im Koran über sich selbst gesagt hat, glauben. Grundsätzlich, wir glauben daran. Auf die Art und Weise, wie Allah es gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Weil es gibt niemanden, der sich besser beschreiben kann als der Schöpfer selbst. Und es gibt niemanden von den Menschen, der seinen Schöpfer besser beschreiben kann, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, wenn du wortwörtlich sagst, was Allah gesagt hat, du kannst niemals in die Irre gehen. Geht nicht. Ja, stell dir vor, Allah sagte, Tabarak asmu rabbika dhil jalali wal ikram. Surat al-Rahman am Ende. Tabarak asmu rabbika dhil jalali wal ikram. Nee, ich meinte eigentlich die andere Ayah. Wabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Und das Gesicht, das deines Herrn bleibt, voller Ruhm und Ehre. Wenn jemand dich jetzt fragen würde, wie glaubst du an diese Ayah, sagst du, ich glaube genau daran, wie Allah es gesagt hat. Ich glaube, dass es stimmt, dass Allah sagte, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Kann jemand in die Irre gehen, wenn er sagt, ich glaube an das, was Allah sagt? Geht nicht. Sobald jemand kommt und sagt, ich glaube, das sollte man anders verstehen, dann er geht aus dem Text einen Schritt weg und kann sein, er geht in die Irre. Vorsicht, Ausdruck, es kann sein, er geht in die Irre. Je nach Situation. Wie dem auch sei, darum geht es nicht. Es geht nur darum, das Gesicht Allah subhanahu wa ta'ala, Wajhullah, soll man, wenn man jemanden um etwas bittet, darf man das? Wenn man sagt zum Beispiel zu einer Person, ich bitte dich bei Allah, gib mir das und das und das. Ich bitte dich bei der Barmherzigkeit Allahs, gib mir das und das und das. Ich bitte dich bei irgendwas, eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, die in diesem Zusammenhang natürlich angemessen ist. Ja? Du wünschst dir für den Bruder irgendetwas. Ich wünsche dir die Barmherzigkeit. Bei der Barmherzigkeit Allahs, gib mir doch bitte das und das. So im Sinne von, vielleicht möge Allah dir die Barmherzigkeit geben, wenn du mir das gibst, doch so mehr geben sollst. Und jetzt ist die Frage, soll man diesen Ausdruck bi wajhillah verwenden, wenn man jemand das bittet? Im Hadith heißt es, in diesem umstrittenen Hadith, wie ich gesagt habe, dass man beim Wajh von Allah subhanahu wa ta'ala nur das Paradies erbitten soll. Der Gelehrte sagt aber, es gibt hier so zwei Ansichten, wie dieser Hadith zu verstehen ist. Die erste Ansicht, bittet niemanden der Geschöpfe um Allahs Gesicht willen. Wenn du jemanden der Geschöpfe bitten willst, dann bitte ihn nicht um Allahs Gesicht willen, denn um Allahs Gesicht willen darf man nur um das Paradies bitten. Die Geschöpfe sind nicht imstande, das Paradies zu versprechen, deshalb werden sie überhaupt nicht um Allahs Gesicht willen gefragt. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, wenn du bittest, wenn du Allah bittest und es sich um das Paradies handelt und um Dinge, die dorthin führen, also nicht nur Al-Jannah, sondern alles, was mit dem Jenseits und Belohnung dort zu tun hat, so bitte nur um Allahs Gesicht willen. So bitte nur um Allahs Gesicht willen. Handelt es sich um eine diesseitige Angelegenheit, dann bitte nicht um Allahs Gesicht willen. Hier fehlt das Wort nicht für die Geschwister, die die Ausgabe haben. Da fehlt das Wort nicht. Natürlich ändert es die Bedeutung, aber ein vernünftiger Mensch merkt das aus dem Zusammenhang, weil aus dem Zusammenhang erkennt man, wenn die eine Ansicht so ist und die andere Ansicht kann nicht das gleiche sein. Macht keinen Sinn. Die Angelegenheit des Jenseits werden, die Angelegenheiten des Jenseits werden Allahs Gesicht willen erbeten. Beispielsweise, ich bitte dich bei deinem Gesicht, dass du mich vor dem Feuer errettest. Subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Und deswegen stärkt das diese Annahme, dass man das in Bezug auf das Jenseits machen darf. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم, sag, er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben zu schicken. Als Allah diese Ayah herabsandte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, a'udhu biwajhik, ich suche Zuflucht bei deinem Gesicht. Wovor? Das ist die Strafe Allahs. Dann wurde eine weitere Ayah herabgesandt, au min tahti arjulikum, oder von unter euren Füßen. Allah sagt, er ist imstande eine Strafe von oben und auch von unter. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder, a'udhu biwajhik. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, au yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, oder er ist auch imstande dazu, euch in gespaltenen Lager durcheinander zu bringen und die einen von euch die Gewalt der anderen kosten zu lassen. Dann sagte er, hada ahwan, das ist leichter. Wallahu ta'ala a'lam. Wie gesagt, das in Abhängigkeit davon, ob die Überlieferung authentisch ist. Ansonsten, wenn sie nicht authentisch ist, dann gibt es diese Fallunterscheidungen natürlich nicht. Die 34. Frage ist eine Frage, die sich vielleicht viele Geschwister stellen. Sie lautet, wieso betet der Mensch und wird nicht erhört? Obwohl Allah Azza wa Jalla sagte, ud'uni astajib lakum. Ruft mich an, so erhöre ich euch. Surat Ghafir, Ayah 60. Die Ayah lautet, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Und euer Herr sagte, ruft mich an, so erhöre ich euch, gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Der Fragende sagt, wenn er Allah anruft und er nicht erhört, fällt ihm die Wirklichkeit im Zusammenhang mit dem Verständnis dieses edlen Verses schwer, in dem Allah Ta'ala demjenigen, der ihn anruft, versprochen hat, ihn zu erhören. Und Allah Azza wa Jal bricht sein Versprechen nicht. Die Antwort auf diese Frage ist, dass dem Erhören bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die erste Voraussetzung ist der Ikhlas. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, wenn wir Ayat lesen. Der Gelehrte, wo hat er es entnommen? Die erste Voraussetzung, die zweite Voraussetzung, die dritte Voraussetzung und so weiter. Wo hat er das entnommen? Das steht nicht in der Ayat drin. Weil eine Voraussetzung, dass eine Ibadah angenommen wird, ist einmal ein Ikhlas. Und ja, aber wo hat er das her? Achso. Frage ist, wo hat er das jetzt her? Hat er, wenn er ohne Beweis redet, das geht nicht, oder? Vielleicht sollte man die Fatwa rausmachen. Ohne Dalil. Wo ist dein Dalil, Achi? Nix Dalil. Top, so billig es sich anhört, aber die Sache ist einfach, na, oder? Das sowieso, und das, wie gesagt, was ähnlich wie der Bruder auch sagte, die entscheidende, das Problem, was man sehr oft hat, ist, dass man zu sehr fixiert ist jetzt auf das, was einem vor einem steht. Und du kannst in einer Angelegenheit, in der Religion Allahs, wenn du die Wahrheit sagen willst, du musst erstmal die ganzen Textbeweise finden in Bezug auf dieses Thema, und dann redest du. Und wenn du nur diese eine Ayah betrachtest, dann bist du genauso wie manche Leute, die an die Schafa'a nicht glauben, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder auch an die Schafa'a, die Fürsprache am Tag der Auferstehung, das gute Wort einzulegen, von den Engeln und rechtschaffenen Menschen. Warum? Weil sie sagen, im Koran steht, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Sprich, die Fürsprache gehört Allah allein. Ja, wenn du natürlich nur das liest und die Sunna weglässt und die anderen Ayat weglässt, dann hast du ein Problem. Okay, aber Allah Azza wa Jalla sagt an anderer Stelle, dass manchen Leuten gestatten wird, Fürsprache einzulegen. Also das Problem hast du sowieso nur, wenn du diese eine Ayah anschaust. Also wenn du die alle im Zusammenhang siehst, du hast kein Problem damit. Aber das ist genau der entscheidende Fehler, den viele Geschwister machen. Viele Geschwister, die, also seltsamerweise ist der Mensch immer in einem Extrem. Der eine Extrem, was ich jetzt meine in diesem Zusammenhang, ist, er kommt aus der Welt, wo es heißt, es gibt nur bestimmte Gelehrten, denen man folgen darf. Und du musst einem dieser Gelehrten folgen, sonst gehst du dir rein. Sonst gehst du mit dir. Und irgendwann wacht er auf und merkt, Moment, die Welt sieht eigentlich ein bisschen ganz anders aus. Die Welt, es gibt nicht nur eine bestimmte Anzahl von Gelehrten. Und Alhamdulillah, Allah Azzawajal hat das Wissen nicht nur verteilt auf ganz, an einer Hand abzählbare Personen, sondern Alhamdulillah hat das Wissen verteilt auf viele Menschen. Okay? Und wer ist derjenige, der, auf jeden Fall, und er merkt das irgendwann mal. Und dann, leider, rutscht er in das andere Extrem. In das andere Extrem, wo man dann sozusagen den Kontakt zu einem Lehrer und zu einem Gelehrten und zu einer richtungsweisenden Gegend einfach verlässt. Bis zu dem Punkt, wo ein Bruder, mein Bruder gefragt habe, ja, sieht es denn aus bei dir, weil er hat so gelesen über, ich glaube, er hat Hadithe des Propheten haben gelesen. Ja, das ist eine tolle Sache, ist ja kein Problem. Die Frage ist nur, was du damit anstellst. Und dann hat er das gelesen, was du darunter verstehst natürlich, ja. Und dann hat er es gelesen und habe ich ihn gefragt, ja, was machst du eigentlich im Fiqh so? Er sagt, ja, er lernt aus dem Hadith Fiqh, ja. Da kann man ja auch so. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was machst du denn, wenn es jetzt mal verschiedene Ansichten gibt, also wie man das verstehen kann? Ich sagte, ich nehme immer die richtigere Ansicht. Das ist gut, ne? Das ist auf die Idee, da kommt fast keiner, ne, dass er immer die richtige Ansicht nehmen soll. Und dann habe ich ihn so ein paar Fragen gestellt, ja, um ihm so freundlich klar zu machen, dass die Sache mit der richtigen Ansicht nicht immer so eine einfache Sache ist, wie ein Bäcker ein Brot zu kaufen. Das ist nicht so. Also es gibt Angelegenheiten. Nur das Problem ist, wenn du keine Ahnung hast, dann kommt dir die Sache sehr einfach vor. Okay? Aber je mehr du dich natürlich mit der Materie beschäftigst, desto mehr sagst du, weißt du was, ich will erstmal jetzt mal alles ausblenden. Alles, was links und rechts gesagt wird, ausblenden. In einer Linie bleiben. Nicht, weil ich ein Extremist bin und nicht, weil ich denke, dass dieser Gelehrte ist wie ein Prophet und unfehlbar. Nicht deswegen, sondern ich will, nachdem ich angefangen habe, meine Religion zu praktizieren, auch mal aus dem Kapitel Salah mal rauskommen. Versteht ihr? Ich möchte nicht nur das Gebetsbuch lernen, sondern ich möchte auch mal vielleicht Zakat lernen. Was ja auch eine Säule sein soll, ne? Und wenn ich die Zakat gelernt habe, dann möchte ich auch mal vielleicht was über Fasten lesen, ja? Aber das kommt bei den meisten nicht so weit. Kommt bei den meisten nicht so weit. Die verzetteln sich in Kleinigkeiten. Da und hier und die Angelegenheit und, ja, und dann vielleicht streitet er sich sogar mit anderen Leuten, weil sie eine andere Meinung haben. Soll es auch geben, ja. Und das alles warum? Weil er hat keinen Manhaj. Er hat keine Methodik. Er hat keine korrekte Vorgehensweise, wie er lernt. Er hat keinen Lehrer. Wenn er einen Lehrer hätte, der hätte ihm eine Richtung vorgegeben. Nein, Bruder, du musst dieses Buch lesen. Bruder, vergiss das andere. Bruder, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du hast was, sagst du ihm, Achi, ich weiß, es gibt andere Meinungen, aber ich folge jetzt erstmal diese Richtung, weil ich möchte erstmal reif werden. Erstmal verstehen, erstmal lernen. Ja? Und diese Extreme, wie gesagt, diese beiden Extreme haben wir unter den Muslimen. Gerade diejenigen, die behaupten, dass sie dem Koran folgen wollen, das Sunna des Propheten folgen wollen. Ich meine, wer will das nicht? Keiner sagt was anderes. Ja? Aber das ist ein Problem. Wir brauchen Voraussetzungen, und das, um das zurückzukommen zu dieser Sache. Es gibt Voraussetzungen. Natürlich sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir ihm gehorchen sollen. Natürlich sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir dem Propheten gehorchen sollen. Aber er sagte auch, wenn du keine Ahnung hast, sollst du die Gelehrten fragen. Oder nicht? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. Ahla dhikr, al-dhikr ist die Amanu, ist der Koran. Allah hat den Koran, mehr als eine Stimme im Koran beschrieben, als al-dhikr, eine Amanu oder Erinnerung. Und die Leute des Koran sind die Leute, die sich damit auskennen. Das sind die Leute, die danach handeln. Deswegen sind es die Gelehrten. Aber wie willst du wie willst du dich als Anhänger des Koran oder jemand bezeichnen, der den Koran folgt, wenn du keine Ahnung hast vom Koran und Karim? Ja? Deswegen sagen die Gelehrten, dass damit gemeint ist, dass man die Gelehrten fragt. Deswegen, Voraussetzungen gibt es immer. Der Gelehrte erwähnt hier die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas. Denn das ist in zahlreichen anderen Ayat erwähnt. Stell dir mal vor, Allah subhanahu wa ta'ala würde immer bei jeder Sache die ganzen Bedingungen dazu aufzählen. Das waren nicht immer die Gelehrten in Fiqh-Büchern immer. Ja? Deswegen, darum geht es jetzt gar nicht. Es gibt Dinge, die setzt man voraus, die weiß man. Es gibt ein Allgemeinwissen, wie man sagt, das man voraus. Der Mensch muss beim Mitgebet das Gefühl haben, dass er Allah subhanahu wa ta'ala sehr braucht. Sogar dringend. Nicht nach dem Motto, ich versuche es mal. Wenn es erhört wird, Alhamdulillah, wenn nicht, brauche ich sowieso nicht. Ja. Die dritte Voraussetzung, dass man verbotenes Essen meidet. Denn Haram ist ein Grund dafür, dass dein Gebet nicht erhört wird. Und wir alle kennen den Hadith des Propheten, der so bekannt ist, dass Imam al-Nawawi ihn auch in seine 40 Hadithe-Sammlung reingepackt hat. Ja? Und zwar, ich lese ihn trotzdem mal vor, Allah ist gut und er nimmt nur Gutes an. Und Allah hat den Gläubigen angeordnet, was er den Gesandten auch angeordnet hat. Er, der Erhabene, sagte, O die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben und seid Allah dankbar, wenn ihr ihm allein dient. Das ist Gericht an die Gläubigen, O die ihr glaubt. Der Erhabene sagte auch, O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen. Hiernach erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann, der auf einer langen Reise ist, seine Haare sind durcheinander und er ist schmutzig, er hebt seine Hände in Richtung Himmel und sagt, O Herr, Ya Rab, Ya Rab, während sein Essen, seine Kleidung und alles, was er hat, von verbotenem Stand. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie sollte diese da erhört werden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es für weit hergeholt gesehen, dass diesem Mann erhört wird. Obwohl er die offensichtlichen Taten begangen hat, die zur Erhörung des Gebetes führen. Er hat seine Hände gehoben im Gebet. Richtung Allah subhanahu wa ta'ala. In Innenseite nach oben. Richtung Himmel. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich euer Herr, gesegnet und erhaben sei er, er ist schamhaft und großzügig. Er schämt sich davor, die beiden Hände seines Dieners leer abzuwenden. Macht Dua und Allah gibt ihn nicht. Er schämt Allah, er schämt sich, wenn er seine beiden Hände zu ihm hochhebt. Subhanahu wa ta'ala. Ebenso hat der Mensch in diesem Dua, in diesem Hadith, obwohl sein Dua wurde nicht erhört, obwohl er zu Allah gebetet und sagt, Ya Rab. Und das ist eine koranische Form des Dua. Warum? Weil Allah im Koran hat uns beigebracht, wie wir Dua machen sollen. Und die allermeisten Stellen im Koran fingen mit Rabbana oder Rabb. Ja, unser Herr. Und warum? Weil Rabb kommt vom arabischen Wort Rabba. Und Rabba heißt erziehen. Und warum ist Allah unser Rabb? Weil er derjenige ist, der uns mit seiner Ni'ma erzogen hat. Deswegen ist er unser Rabb. Und Al-Murabbi ist der Erzieher im Arabischen. Okay? Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du ihn anrufst mit diesem Begriff, Ya Rabb, dann ist das sozusagen eine Erinnerung für dich, dass alles Gute von ihm kommt, subhanahu wa ta'ala. Ihr kennt ja auch Tawhid Rububiyya. Ja? Die Tatsache, dass Allah ist derjenige, der alles erschaffen hat, der uns lebendig gemacht hat, der uns versorgt. Das heißt, die Gunsterweisung Allahs, die kommt von ihm. Und das ist auf diesen Namen Ar-Rabb, subhanahu wa ta'ala, zurückzuführen. Und wie gesagt, der Koran ist davon zahlreich gefüllt. Wallahu ta'ala a'la. Sehr wichtig, dass der Mensch auch nicht zu voreilig ist und sagt, ich habe Dua gemacht, wurde aber nicht erhört. Denn der Prophet sagte, يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولْ دَعَوْتُ فَلِمْ يُسْتَجَابُ لِي. Er sagt, es wird, euer Bittgebet wird erhört werden, solange ihr nicht sagt, ich habe Dua gemacht, aber es wurde nicht erhört. Und Allah Azza wa Jal, und dann enden wir auch hiermit, Allah Azza wa Jal alleine weiß, Allah weiß alleine, subhanahu wa ta'ala, was der Lohn eines Dua ist. Was der Lohn eines Dua ist. Du weißt mit Gewissheit, du weißt mit Sicherheit, dass ein Lohn bei Allah, egal was er dir gibt, Yawm al-Qiyamah, dauerhaft ist. Immerwährend ist. Das weißt du. Jetzt gib mir eine Sache, die du dir erwünschst in diesem Leben, was so wertvoll sein kann, wie etwas, was er dir für immer gibt. Ist nicht vorstellbar. Wenn es nicht vorstellbar ist, deswegen sei nicht traurig, wenn du nicht das bekommst, was du erbeten hast. Oder erbittet hast. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass dein Dua entweder wird erhört im Sinne von, dass du das bekommst, was du willst. Entweder sofort, kann auch sein später. Weil weißt du, wann es gut für dich ist, weißt du nicht. Aber deswegen nochmal, wir müssen Allah vertrauen. Wir müssen wissen, dass das Dua, wenn es erhört wird, das wird erhört, wann Allah will, dass es erhört wird. Und wann es für dich auch gut ist, inshallah. Und nicht, wann du denkst, dass es für dich gut ist. Ja, und ihr wisst, das Beispiel, das ich schon erwähnt habe, mit dem Auto oder mit dem Bus. Ja, weil der Mann hat bestimmt gesagt, ja Rabbi, inshallah erreiche ich den Bus noch, inshallah, ich habe Ticket gekauft, wenn ich will. Bestimmt hat er das gesagt, was denkt ihr? Jeder Mensch natürlicherweise macht Dua in diesem Moment. Inshallah schafft es, inshallah schafft es. Ja, er meint mit inshallah habe ich geschafft.